Mayday. Mayday. You make my day. Day. You make my day. My day. From Frankfurt, Germany. Felix Kröscher. Felix Kröscher. Sunshine Life Masterclass. Now available in all European countries. Jetzt in allen europäischen Ländern verfügbar. Mit exklusiven 5% Discount im Sunshine Life Online Store. Zahlt und zeigt Style. Euren Style. Eure Sunshine Life Mastercard. Deutschland. Italien. Polska. España. Österreich. Niederlande. Europe. Get your Sunshine Life Mastercard now. Auf sunshinelife.de. I got a feeling that today's gonna be a good day. Sunshine Life. Electronic Music Radio. Sunshine Life. Life. Aus den Dortmunder Westfalenhallen. Die Mayday 2010. Die Mayday 2010 live aus den Westfalenhallen in Dortmund. Und wie habe ich gerade eben so schön gesagt, jetzt kröchert's. Ja, den Kollegen Felix Kröcher kennt ihr ja aus Sunshine Live Hardliner jeden Mittwochabend von 22 Uhr bis Mitternacht. Und jetzt ist er hier gerade in der Arena am Start und rockt die Masse. Und ich habe jetzt einen, sagen wir mal, der Verantwortlichen der Mayday hier bei mir stehen. Hallo Olli. Ja, hallo Falk, schönen guten Abend. Olli von Emotion kennt ihr ja nicht nur aus den zahlreichen Interviews bei den ganzen Festivals, sondern ihr kennt ihn auch zu den ganzen Specials bei Maximal, weil Tillmann bist ja dann auch immer ungefähr ein, zwei Wochen vorher am Start, ne? Genau, immer meistens so eine Woche vorher machen wir eine Special-Sendung und wie letzte Woche dann auch, letzte Woche Freitag haben wir eine Special-Sendung zur Mayday heute gemacht. Da habe ich natürlich auch fleißig zugehört und deswegen meine Frage an dich jetzt, Erwartungen erfüllt? Ja, auf jeden Fall. Also es ist sehr schön, wunderschön, viele zufriedene Gesichter, 23.000 Besucher, wow. Alle happy, wow. Wir happy und ja, haben ja noch ein paar Stunden vor uns und ja, macht Spaß. Es geht ja noch bis um 9 Uhr hier weiter, also ich muss mal gerade überlegen, Woody von Eiden und Alex Moore sind da grün der Abschluss hier dann, ne? Genau, Arena. Die beiden werden hier das Schlusssatz spielen und ich denke, da haben wir auch die richtigen beiden uns ausgesucht, die werden nochmal richtig Gas geben, sind ja auch zwei richtige Partygranaten, kann man sagen, die werden nochmal das Letzte aus den Leuten rausholen und dann wird keiner mehr auf dem Sitzen sitzen. Auch nicht schlecht. Ja, also wir hatten ja wieder 4 Floors diesmal hier am Start, ne? Also war wieder für alle Freunde der elektronischen Musik alles geboten. Ja, also eben 4 Floors mit Techno, Mystery House, Factory, Hardcore, Hardstyle und hier die Arena natürlich. Es ist auch schön zu beobachten, wie viel die Leute unterwegs sind. Also die machen auch hier alle einige Kilometer, weil jeder irgendwie mal auf jedem Floor gewesen sein will. Und vorhin im Empire bei Karl Cox, Sven Tate war es super. Jetzt auch bei Chris Liebing noch, die Arena sowieso. Und es ist eigentlich überall eine super Stimmung. Die Leute sind so richtig dick am Feiern. Und ich habe eben noch zum Kollegen gesagt, es ist beachtlich. Jetzt haben wir es gleich 5 Uhr und es ist wirklich alles noch extrem voll. Also irgendwie hat keiner Lust nach Hause zu gehen und das ist ja dann auch ein gutes Kompliment. Dann gefällt es den Leuten ja. Ich meine, bei dem Line-Up auch kein Wunder. Ne? Also es sind ja wirklich internationale DJs hier am Start. Auch sehr viele, sagen wir mal, Leute, die zum ersten Mal auf der Mayday dabei sind. Ja, einige neue. Markus Schulz, Gareth Emery zum Beispiel, die in der Arena gespielt haben, zum ersten Mal bei der Mayday gewesen. Aber auch klar, altbekannte Armin van Buuren zum Beispiel, Felix ist ja auch schon ein alter Mayday-Hase. Also gesunde Mischung macht. So muss es sein. Sehr viele Impressionen gibt es natürlich dann im Netz unter mayday.de. Ne? Genau, richtig. Kann man jetzt schon Fotos gucken, sind schon die ersten online und dann natürlich morgen und ab Montag dann auch Videos und jede Menge Fotos und Feedbacks im Forum. Alles, was man dann so diskutieren kann, wissen muss und so weiter. Alles klar, Olli. Dann danke ich dir. Wir sehen uns, ich denke mal, Ruhe in Love, Nature One. Irgendwo sehen wir uns auf jeden Fall. Genau, der Festivalsommer hat ja gerade erst angefangen. Ganz genau. Okay, das war für euch der Olli von Emotion, den Veranstaltern der Mayday. Natürlich gibt es dann auch bei uns auf www.sunshine-live.de einige Impressionen, auch bei facebook.com/radio-sunshine-live. Da gibt es dann einige nette Sachen, auch die Interviews, auch ein paar Interviews, die wir jetzt nicht unbedingt im Radio gesendet haben, die bekommt ihr dort auch zu sehen. Also waren ein paar lustige Interviews mit dabei, die vielleicht ein bisschen zu lang waren fürs Radio, aber echt lustige Sachen. Ich sage nur Tom Novi, schaut euch das an. Sehr, sehr geil geworden. Okay, an dieser Stelle klinke ich mich dann auch mal so langsam sicher aus. Das war dann die Live-Übertragung der Mayday 2010 aus Dortmund auf Sunshine Live. In English, once again, for all the listeners in Estland, I hope you had much fun with our interviews and with the live broadcast from Mayday here in Germany. Have a good night. So, das war's von unserer Seite. An der Technik war für euch hier der Tobi. Kieran war für euch hier sozusagen im Internet mit am Start. Ich bin Falco, wünsche euch noch eine richtig geile Nacht und bleibt anständig. You make my day. Mayday 2010 auf Sunshine Live.